So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich würde es wieder tun. Gab es in eurem Leben etwas Dramatisches, etwas Umstrittenes, das ihr getan habt, das ihr vielleicht durchgezogen habt, wo alle anderen oder viele Leute gesagt haben, unglaublich, dass er das macht oder er sollte es nicht tun und ihr habt es getan. Und heute sagt ihr, es war richtig, dass ich es getan habe oder ihr sagt, ich würde es auf jeden Fall wieder tun, auch wenn ich vielleicht heute eine andere Meinung dazu habe. Also das Thema heute Nacht, ich würde es wieder tun. Wenn ihr mir dazu, zu diesem Thema etwas erzählen wollt aus eurem Leben, dann ruft an, Telefonnummer 0800 5678 111. Kostenfrei und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, Rainer, und Rainer ist 31. Ja, hallo. Ja, aber halt. Guten Morgen. Morgen, ja. Was würdest du denn wieder tun? Ja, und zwar folgendes. Ich habe, mein Vater ist gestorben dieses Jahr und mein Vater ist beerdigt worden. Mhm. Und zwar als Urne. Normalerweise wollte er in einem anonymen Grab bestattet werden, einem Urngrab, weil er, also wir sind halt mehrere Kinder und er wollte halt, dass wir halt die Grabpflege nicht übernehmen müssen. Mhm. Wir haben uns aber erstmal darüber hinweggesetzt, dass wir ihn ganz normal, also in einem normalen Grab bestatten. Und jetzt bin ich halt öfters auf diesem Grab gewesen und dieses Grab war für mich ja nicht der Punkt, wo ich meinen Vater so, ja, gedenken kann. Mhm. Weil sein größter Wunsch war früher auch, also bei seiner Krankheit, bei seiner langjährigen Krankheit, dass er ja immer nach Hause kommt. Das war immer sein größter Wunsch, wenn er im Krankenhaus lag. Er war mehrmals im Krankenhaus und er wollte einfach immer nur nach Hause, zu Hause sein und die Familie haben im Endeffekt. Und deshalb bin ich auf den Friedhof gegangen und habe halt die Urne, er ist halt mit der Urne halt bestattet worden, und die Urne halt habe ich halt ausgegraben und mit nach Hause genommen und die habe ich halt zu Hause eingegraben, im ganz normal in dem Grundstück, das er halt aufgebaut hat, was sein Zuhause war. Und das ist halt eine heikle. Du hast dich ja jetzt strafbar gemacht, ne? Ja, sicher. Klar, nee, das ist strafbar. Wie hast du das denn gemacht, denn in der Nacht- und Nebel-Aktion? Ja, Nacht- und Nebel halt nicht. Also ich habe, als wir das Grab bepflanzt haben, ganz normal, tagsüber, was heißt tagsüber, das war halt abends, ich habe halt extra darauf geachtet, dass die Friedhofsgärtner halt schon Feierabend hatten, bin ich halt ganz normal hingegangen, wie jeder andere auch, um das Grab halt zu bepflanzen. Und wenn man das halt abends ein bisschen geschickt anstellt, Schubkarre hin, und ich habe halt ein bisschen tiefer gebuddelt und ich habe dann halt die Urne, ja, ich habe... Wie tief muss man denn graben, um an eine Urne heranzukommen? Ja, das liegt ungefähr 80 Zentimeter tief, 80 bis ein Meter. Ich hatte auch noch die Sache, weil ich keinen normalen Grabstein hatte. Ich habe also einen speziellen Grabstein halt. Ich möchte jetzt nicht sagen, was es genau ist, weil das lässt vielleicht so Rückschlüsse ziehen, so was es halt ist und so weiter. Und ich habe also was Spezielles da halt fertigen lassen. Und diese Sache, die wurde davon, von dieser Metzgerei oder von dieser Firma halt nicht übernommen, dass es halt eingegraben wird als... Von der Metzgerei? Ja, also jetzt quasi ein Grabstein oder irgendwas anderes, was halt auf diesem Grab steht. Diese Sache muss ja normalerweise von dieser Metzgerei einbetoniert werden. Ach, du sprichst von einem Steinmetz? Ja, Steinmetz. Ich habe Metzgerei verstanden. Ach so, nee, also Steinmetz. Also die, ja, ja, ich verstehe schon, ja. Und das heißt, von dieser Firma einbetoniert werden. Und dann habe ich halt dieser Firma gesagt, das mache ich halt selber. Ah, ich verstehe. Ich habe die Sachen halt selber abgeholt und habe halt die abends halt hingefahren. Und ich habe halt... Also da ist, es ist so kaschiert worden und letztendlich dadurch ist es nicht auffällig, wurde es nicht auffällig. Sag mal, was ist denn das für ein Gefühl, wenn man, der Vater ist in diesem Jahr erst verstorben, und wenn du dann mit deinen eigenen Händen die Urne da rausgräbst, also, und dann nach Hause fährst, wie hast du sie überhaupt transportiert? In der Plastiktüte oder wie? Ja, erstmal halt versteckt in der Plastiktüte, ja, halt mit der Blumenerde zusammen und so weiter, die Sachen, die man halt dann wieder mitnimmt. Was ist das für ein Gefühl? Ist ein ganz komisches Gefühl. Ich habe halt, wie gesagt, diese Urne auch Nacht und Nebel dann natürlich auch zu Hause eingegraben, weil die Nachbarn, es weiß halt keiner. Es, die einzigen, die es halt wissen, ist die Familie halt, meine Geschwister, und meine Mutter weiß es halt. Gab es denn zu Hause dann auch nochmal eine kleine Zeremonie, eine Beerdigungszeremonie? Oder? Nee, gar nicht. Also wir haben dann ein schönes Blumenbeet halt angelegt. Du hast mir aber noch nicht die Frage beantwortet, wie du dich dabei gefühlt hast, in dieser Plastiktüte deinen Vater in der Urne mit nach Hause zu nehmen. Ich habe mich, ich habe mich ja komisch gefühlt. Das kann man schlecht beschreiben. Also das erste Mal, als ich diese Uhren auch in der Hand hatte, habe ich total zittrige Hände gehabt. Glaube ich, ja. Man kriegt sie ja nie in die Hände. Man berührt sie nicht. Es wird von dem Beerdigungsinstitut halt in die Hand genommen. Mhm. Man läuft halt nur hinterher und man hat keinen Bezugspunkt. Mhm. Ich war aber, als ich sie halt hier zu Hause hatte, als ich sie bei Nacht und Nebel halt wirklich hier zu Hause dann halt eingegraben hatte, war ich sehr erleichtert und jetzt fühle ich mich auch wieder sehr, sehr gut, weil das ist für mich ein Punkt, dass mein Vater halt, oder sein größter Wunsch auch in Erfüllung gegangen ist, dass er halt zu Hause beerdigt worden ist. Also ich finde diese Regelung in Deutschland sowieso ziemlich idiotisch, dass man dass Menschen zum Beispiel jetzt eine solche Urne nicht mit nach Hause nehmen können. Ja. Warum eigentlich nicht? Ja. Du hast jetzt etwas Gesetzwidriges getan, aber du hast es im Sinne deines Vaters getan. Und du schadest ja auch niemandem damit, überhaupt gar niemandem. Ihr habt euren Vater, ja, euren Vater nicht, aber die sterblichen Überreste in Form der Asche in eurer Nähe. Und vor allen Dingen, was noch wichtiger ist, dein Vater ist da begraben, wo sein Zuhause war. Ja, halt früher, wir haben uns halt das überlegt, wir wollten halt alle möglichen rechtlichen Instanzen halt ausnutzen, um sowas halt in die Wege zu leiten, aber wir haben uns halt im Vorfeld erkundigt und es ist halt nicht möglich. Ich meine mich zu erinnern, hier in der Sendung hat mir einmal ein Zuhörer davon erzählt, dass er in einer solchen Klagemaschinerie ist und das ist endlos und ist äußerst kompliziert und komplex. Ich meine, ich habe das halt mit meinen Geschwistern halt abgesprochen und meine Geschwister haben gesagt, wenn ich es halt ermöglichen kann, dann mache ich es. Mhm. Aber ich sollte mich da halt natürlich selber nicht in Gefahr bringen. Mhm. Und ich meine, für mich war es einfach so ein Ding, ich wollte es einfach tun. Mhm. Also ganz klar, passt das heute in unsere Sendung, du würdest sagen, ich würde das auf jeden Fall wieder tun. Auf jeden Fall wieder, vor allen Dingen halt wie halt die Eltern oder mein Vater halt an diesem Haus gehangen hat, an dieser Familie gehangen hat und so weiter. Ich würde es sofort wieder tun. Ich würde es auch für meine... Ich meine, wir haben also ein Grab auch für mehrere Leute jetzt quasi ein Familiengrab angemietet, ein Familienuhrengrab. Das muss man dafür so und so viele Jahre anmieten. Ich glaube, 35 Jahre läuft das oder 30 Jahre. Und ich meine, jetzt sind auch diese Gedanken, die man jetzt so langsam hegt, wenn jetzt irgendjemand noch aus der Familie stirbt, meine Mutter und, was wird dann? Ja, was wird dann? Wird man es dann wieder so machen? Also, ich habe mich mit meinen Geschwistern schon damit so auseinandergesetzt und so weiter und ich habe so meine Sache, mein Ding ist auch, mein Zuhause ist auch hier, mein Zuhause ist nicht auf dem Friedhof, weil ich... Also ihr würdet das dann auch nochmal machen? Ich würde es wieder tun, ja. Also wenn mir jetzt auch meine Geschwister sagen würden oder meine Mutter, ich würde es auch sofort wieder tun, auch bei Nacht und Nebel oder was weiß ich, da würde ich das auch ausbuddeln. Ich danke dir für deinen Anruf und danke dir für das Vertrauen, dass du es mir erzählt hast und auch uns erzählt hast. Okay, alles klar, schönen Abend. Tschüss, tschüss Rainer. Unser Thema heute Nacht heißt, ich würde es wieder tun. Gibt es in eurem Leben einen Vorgang, eine Tat? Vielleicht liegt sie schon länger zurück, wie auch immer, von der ihr sagt im Nachhinein, es ist heikel. Es ist vielleicht sogar irgendwie, es liegt so zwischen Recht und Unrecht. Ich würde es aber auf jeden Fall wieder tun. Auch wenn viele Leute sagen würden, das macht man nicht oder du hättest damals anders handeln sollen. Ich würde es wieder tun, Telefonnummer 0800 5678 111. Und jetzt ist Pascal oder Pascale dran, 21. Hallo Domian. Ja, schon guten Morgen. Und zwar, ich habe mir meinen letzten Urlaub dieses Jahr als Flitzer verdient. Als Flitzer? Ja. Ich glaube, die ganz Jungen, obwohl du bist ja auch noch sehr jung, wissen gar nicht mehr, was das ist. Das war, glaube ich, so eine Tradition in den 70er Jahren. Da flitzen die Leute... Ja, erklär du, was es ist. Also, nackt durch die Gegend, ja. Ganz nackt, ne? Ja, also, ich hatte damals bloß eine Basemütze auf, aber... Eine was? Eine Baseballmütze. Ja. Aber das ist ja Nebensache in dem Moment. Also, das war früher, also ich kann mich da so vage daran erinnern, ganz Gummersbach war entsetzt, irgendein nackter Mann flitzte durch die Stadt und verschwand dann wieder ab und an. Aber wie kann man sich damit sein Geld verdienen? Wie hast du damit dein Geld verdient? Ja gut, meine Freunde wollten damals in Urlaub fahren und ich war dadurch, dass ich arbeitslos war, war ich pleite. Mhm. Jetzt haben die halt gesagt, pass auf, wenn du bei uns im Stadtfest nackt durch die Gegend rennst, zahlen wir dir deinen Urlaub in Italien. Ach so, das war so eine Wette? Ja. Ach so. Und ich natürlich, oh klar, warum nicht? Wo ist denn, du musst jetzt nicht den Stadtnamen sagen, ist das eine größere Stadt oder eher Provinz? Es geht, es ist mittelgroß. Und vielleicht so im süddeutschen Raum, kann das sein? Ja. Ja, das habe ich doch jetzt gut kombiniert. Ja, erzähl, und dann? Ja, dann sind wir halt mit dem Auto hingefahren. Mhm. Ich mich ausgezogen. Ganz nackt? Ja. Außer der Mütze? Außer der Mütze. Ja, und Schuhe, und dann, Schuhe auch angehabt? Nein. Keine Schuhe? Immer. War nicht nötig. Ja. Und ja, dann 2 Runden über den Marktplatz gedreht. Ganz schnell? Ganz schnell. Ja. Und wieder rein ins Auto und weg. Wie haben die Leute reagiert? Sind die Frauen in Ohnmacht gefallen? Ja, es war Jubel, Gepfiffe und war das ganze Repertoire dabei. Ja. Es war halt auch problematisch, weil Polizei da war. Ja, man darf sich in Deutschland ja nicht nackt zeigen. Ja, es ist... So Brüder sind wir ja immer noch. Ja, ist halt eine ziemlich illegale Angelegenheit. Ja, bescheuert eigentlich, ne? Was haben die... Was hat das Gesetz gegen nackte Menschen? Na gut. Ja, eben. Und, ist die Polizei eingeschritten? Nee, wir waren schnell genug weg. Wie lange hat denn dieses Rundlaufen gedauert? Oh, 1,5 Minuten so, mit Dreh rum. Also ein Blitzflitz, ne, sowas. Ja. So, und dann bist du eingestiegen wieder ins Auto und wohin gefahren? Wieder heim. Heim. Und hast dich im Auto... Heim. Und hast dich im Auto wieder angezogen? Ja. Und das Schönste war ja, am nächsten Tag rufen dann lauter Leute an, die ich seit der 6. Klasse nicht mehr gesehen habe. Wie, die riefen dich an? Die gemeldet haben. Aha. Und zu denen ich eigentlich keinen Kontakt mehr hatte. Ja. Und ja, mit denen treffe ich mich heute noch regelmäßig. Ja, die hatten dich da gesehen, während du das gemacht hast, oder wie? Ja. Und haben das toll gefunden? Mhm, war nicht schlecht. Gab es denn strafrechtliche Konsequenzen für dich? Nein, weil ich ja großartig von den Polizisten niemand gekannt hat, ja. Weil mich niemand erwischt hat, Gott sei Dank. Ich meine, ist natürlich eine tolle Idee, seinen Urlaub so zu verdienen. Wie viel hat der Urlaub denn gekostet? Es ging bloß um den Flug und das waren 650 Mark. Immerhin, für 1,5 Minuten 650 Mark? Doch, also... Würdest du es wieder tun? Auf jeden Fall? Ich glaube, dass meine Freunde da nicht mehr mitmachen würden, aber ich würde auf alle Fälle wieder tun. Du würdest es auf jeden Fall wieder tun. Ja. Als Flitzer den Urlaub verdient, den Flug in den Urlaub verdient. Wohin ging es denn? Nach Italien, ne, sagst du? Nach Italien. Stati. Ja. Ist ziemlich kleines Nest. Er würde es wieder tun, nämlich nackt durchs Dorf oder durch die Ortschaft laufen. Pascale, danke für deinen Anruf. Bitte. Tschüss. Tschüss. Ralf, 38 Jahre alt. Morgen. Hallo, Domiel? Ja. Ja, jetzt, ich werde... Hörst du mich? Ich höre dich sehr gut, ja. Was ja, was danke. Nee, ich höre dich jetzt... sehr schwer, jetzt über Fernsehen dich zu sehen, deswegen. Ja, du sollst mich auch jetzt... Du sollst mir jetzt erstmal nur zuhören. Ja, ist gut. Immer erstmal schade, dass im Rad nicht mehr gekriegt hast. Ja, nur gut, aber der Kai hatte natürlich auch einen spektakulären Ausschnitt mitgebracht. Ja, hast recht, genau. Kai Pflaume ist... gut. Ist nicht so gut wie du, aber... Ja, aber der Ausschnitt war schon sehr, sehr, sehr irre, ne, mit dem Mehl. Ja, ist richtig. Nee, mein Thema, es geht um dein Thema jetzt hier, ne? Also, was würdest du wieder tun? Ich würde mein Bruder nochmal einen von dem Ballon hauen, hab ich gesagt. Nochmal aufs Auge hauen? Richtig. Was ist denn passiert? Wann hast du ihm denn schon mal einen aufs Auge gehauen? Das war jetzt vor circa... im Mai war das gewesen, ne? Mhm. Und zwar geht es darum... Mein Freund und ich, ja, muss dazu sagen, mein Freund, wir sind schon seit 30 Jahren zusammen. Nicht schwul, auf das gesagt, ne? Also nur zusammen, ja. Also Freunde. gute enge Freunde. Richtig. Ne, wir saßen da unten, waren am Spielen und so, ne? Und da kam er, muss dazu sagen, mein Bruder ist ein Alkoholiker gewesen. Immer noch. Nee, jetzt nicht mehr. Ich muss so sagen, davor, ne? Kam rein und so, macht da Ramazamba und so, haute meinen Freund da einen vom Kopf. Einfach so, ohne nee, Grund? So, das ging ja so irgendwie nach, was soll ich dazu sagen, 3 Monaten ging das so immer so nach und nach. Also er hat einen Streit vom Zaun gebrochen. Richtig, genau. Ja. Ne? Und so wie gesagt, er hat Nasenbluten. Ne? Ich muss natürlich, wie gesagt, ich habe dazu nicht sagen dürfen oder müssen oder weil mein Bruder war. Und das, wo ich dazu gegriffen hatte, war die Zeit gewesen, wo der jemanden am Kragen gepackt hat, erwürgt, auf Deutsch gesagt, erwürgt hatte. Also dein mein Bruder wollte ihn erwürgen, ja. Dein Freund im Griff. Er wollte ihn erwürgen. Er wollte ihn wirklich erwürgen? Richtig. Da habe ich ihn zurückgehalten und so, ne. Und da hat er zu mir gesagt gehabt, gut, wenn du was haben willst, dann kriegst du auch noch was. Mhm. Ja. Und da wollte er mich angreifen, da habe ich mich verteidigt. Mhm. Ja. Und wie sehr hast du dich verteidigt? Ja, ich meine, Du hast ordentlich drauf. Ich muss sagen, der hatte mich früher mal einen Kieferbruch gehauen, ja? Da hatte ich Angst gehabt, dass er mir nochmal einen Kieferbruch hat. Ist dein Bruder denn stärker als du? Nein. Nein, aber. Das heißt, der ist 5 Jahre älter wie ich, so. Ja, das heißt ja noch nichts. Wie fest hast du denn dann zugeschlagen? Ich meine, wo er mit so einem Kopf auf mich zugegangen ist, ja? Da wusste ich nicht mehr in dem Moment, was ich gemacht habe. Da habe ich 2-3 Mal zugehauen, lag auf dem Boden. War er verletzt? Ja? Bitte? War er verletzt? Ja. Der war so verletzt, dass ich den Krankenwagen anrufen musste. War er im Krankenhaus dann länger? Ja, ich habe sogar den Krankenwagen angerufen. Ja, war er im Krankenhaus länger oder nur ambulant? Nee, der ist am gleichen Tag noch zurückgekommen. Aber nur, er sah aber wirklich, ich habe Angst gehabt, der lag auf dem Boden. Ja. Das Blut lag also aus den Augen, kam das raus. Was hat er denn für Verletzungen gehabt? Ich weiß das nicht so genau. Wie gesagt, ich meine, er ist ein kleiner Schauspieler. Na, ich weiß nicht, ob er zuvor zum Arbeiten ist, aber weiß ich auch nicht. Ja. Okay, wie hat dein Bruder sich denn dann so ein paar Tage später, als er dann auch wieder... Er hat zu mir gesagt, wo der am Boden lag. Darf ich mal sagen, Domian? Er hat nur gesagt gehabt, gestern hab ich meine Ruhe, das Ganze bezahlt. Das habe ich auch meine volle Zeit. Ich habe nämlich, wir haben im September, also Andreas... Halt. Ja. Eins am anderen. Als dein Bruder dann einen Tag später wieder nüchtern war, was hat er denn dann gemacht? Du hast gerade... Ich rede gar nicht mehr mit dem. Aus dem Grund, weil ich, wie gesagt... Nee, du hast gerade das Stichwort, du hast gerade das Stichwort Polizei gebraucht. Ja, genau. Das wollte ich gerade mit sagen. Ich habe im September, habe ich nicht alleine, auch mein Freund... haben wir von der Polizei eine Strafanzeige bekommen, wegen schwerer Körperverletzung. Also dein Bruder hat dich angezeigt? Ja, mich und mein... deswegen rede ich bis heute auch nicht mit ihm. Und, er wohnt zwar in meinem Haus, aber... Und das, gesagt, diese ganze Geschichte läuft im Moment noch. Die läuft noch. Und trotzdem würdest du sagen, im Nachhinein, ich würde das wieder tun. Ich würde für meinen Freund, auf jeden Fall, wie gesagt, für meinen Freund, ich mein, wenn ich angreife, würde ich auf jeden Fall immer das Gleiche tun. Aber mein Bruder ist doch nicht. Es klang ja auch sehr, sehr, sehr dramatisch und gefährlich, ne, wenn er versucht hat, deinen Freund dann zu würgen. Genau. Also, ja, ich meine, die Polizei muss ja in dem Moment, ich meine, bis jetzt, wie gesagt, ich habe die Strafanzeige zwar gelesen und so. Ich habe dann auch zurückgeschickt, alles war wieder, aber ich weiß doch, ich bin immer Angst. Verstehst du, wie der mein Leute umgegangen. Wie war denn dein Verhältnis früher zu dem Bruder? Eigentlich ganz gut oder immer schon ein bisschen gespannt? Jetzt, was soll ich sagen, so voriges Jahr, oder vor 2 Jahren, war ganz gut. Da fing es aber langsam an mit dem Alkohol und so, ne? Also immer der Scheiß Alkohol, ne? Ja, richtig, genau. Also, Ralf, ich hoffe, dass ihr euch irgendwie vielleicht doch gütig einigen könnt. Wäre ja doch schön, ne, unter Brüdern. Das so, und dass es nicht gerade vor Gericht entschieden werden muss. Ja, ist gut. Du würdest es wieder machen. Ich weiß es ja nicht, aber ich meine, ich weiß ja, ich glaube nicht, wie gesagt, ich bin seit einem Jahr nicht mehr mit ihm in Kontakt, obwohl wir im gleichen Haus wohnen, aber... Traurige Sache. Du hast es mir erzählt, du würdest es wieder tun und ich hoffe, wenn das auch wahrscheinlich kompliziert ist, dass ihr irgendwie doch zueinander findet. Alles Gute, mein Lieber. Tschüss, Ralf. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit Karin. Und Karin ist 51 Jahre alt. Ja, hallo, Domian. Und ich frage jetzt die Karin, was würde sie oder was würdest du wieder tun? Ja, was würde ich wieder tun? Gute Frage. Am 11.10. ist mein Mann schwer krank ins Krankenhaus gekommen, wurde am 12. dann ins künstliche Koma gelegt und ist am 28.10. verstorben mit 54 Jahren. Wir reden von diesem Jahr? Von diesem Jahr, selbstverständlich. Ist gerade mal nicht mal 14 Tage her. Was hatte er für eine Krankheit? Er hat mindestens 4 Wochen kaum was gegessen. Ist abgemagert auf ca. 42 Kilo. Viel getrunken, also ich bin 5 Tage die Woche, ich bin berufstätig, arbeite 5 Tage die Woche, 12 Stunden. Hab das alles nicht so mitbekommen, was so mit ihm los war. Hab wohl gemerkt, dass er abgenommen hatte und dass er nichts essen wollte und so. Aber dass er dermaßen dem Alkohol zugesprochen hat, das habe ich nicht gewusst. Aber das muss ja schon länger so gewesen sein, oder ist er plötzlich zum Alkoholiker geworden? Seit einem Jahr bin ich ungefähr fest in Arbeit und seitdem, viel getrunken hat er gerne, oft getrunken hat er, das stimmt, gut, aber nicht so extrem. Fiel unheimlich zusammen, zitterte morgens, wenn er aufstand, ohne Ende, der ganze Körper zitterte, nicht nur die Hände, der ganze Körper hat gezittert. Aber ich muss dich trotzdem mal fragen, auch wenn man, wie du sagst, fest in Arbeit ist, man kommt da abends nach Hause und unterhält sich mit dem Partner, fällt das nicht auf? Ja, natürlich ist mir das aufgefallen, aber er war mündig. Ich kann ja nicht ihn zwingen, in die Klinik zu gehen. Mhm. Und den Montag habe ich ihn halt gezwungen, in die Klinik zu gehen. Ich habe einfach einen Krankenwagen angerufen, habe gesagt, Schluss und aus und vorbei. Am Montag ist er dann in die Klinik gekommen, am Dienstag kam er auf die Intensivstation und die haben ihn nicht wieder hinbekommen, muss man so sagen. Und da habe ich mich mit den Ärzten unterhalten und da wurde ich indirekt gefragt, wenn jetzt irgendwie noch ein Organ versorgen sollte, zum Beispiel Leber oder wie auch immer, ob sie da was versuchen sollten, ihn noch wieder zu beleben. Und da habe ich Nein gesagt. Und das geschah dann auch? Und man hat es richtig. Am 28. ist er die Nacht dann verstorben. Ich kriegte dann nachts hier einen Anruf, komme gerade von der Arbeit und... Ist denn eine Diagnose jetzt gestellt worden? Welche Krankheit er hatte? Die Herzklappen waren entzündet, die Leber war kaputt, in der Lunge war Wasser und also alles, was man so haben konnte oder nicht haben sollte, wenn man so sagen. Als die Ärzte dich das gefragt haben, das ist ja dann eine ganz schwierige Entscheidung, vor der man als Angehöriger steht, haben die Ärzte dir in einer gewissen Weise etwas geholfen und einen Rat gegeben? Haben sie gesagt beispielsweise, auch wenn wir dann nochmal helfend einschreiten, hat es letztendlich doch keinen Sinn? Haben sie irgend so etwas gesagt? Man kann so sagen, es würde dann wahrscheinlich ein Pflegefall geworden, also es wäre ein Pflegefall geworden. Ne? Das kann man also man hätte das Leben retten können, aber es wäre ein Pflegefall geworden. Richtig. So haben sie mir das indirekt, nicht direkt, aber indirekt haben sie mir das gesagt. Er ist noch nicht mal unter der Erde, er ist noch nicht mal beerdigt. Ich bin noch immer so total fertig. Ne? So. Er ist noch nicht beerdigt? Nein. Wie kommt das? Weil, ja, es ist eine Uhrenbestattung, wo nur eine Uhrenbestattung. Er ist Katholik, ich bin evangelisch, ich wohne im Norden, er ist im Süden geboren. Und also ja, ich frage nochmal, die Ärzte haben es schon so dargestellt, dass wirklich keine wirkliche Chance für ihn da war. Im Leben, nein, wäre nicht gewesen, Aber trotzdem bin ich jetzt im Zwiespalt. Ich muss mich jetzt seinen Geschwistern gegenüber rechtfertigen. Die wollen zur Uhrenbeisetzung hier nach Norddeutschland kommen. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass die mir Vorwürfe machen. Aber es ist noch nichts formuliert worden. Du vermutest das nur. Ich vermute das nur, ja. Aber ich nehme es mal so an. Ich habe einen Sohn, eine Tochter und einen Schwiegersohn und ein Enkelkind. Also die stehen hundertprozentig zu mir. Alle, die wohnen alle bei mir hier auf der Ecke. Das heißt, das Verhältnis zu diesen Verwandten war gut. Warum vermutest du dann, dass sie dir Vorwürfe machen? Ja, dass ich ihn nicht vorher in die Klinik geschickt habe, ne? Gut, das ist aber noch wieder ein anderes Thema, ne? Ja, gut. Nein, aber warum hast du ihn nicht früher in die Klinik geschickt? Weil er nicht wollte. Wollte einfach nicht. Er wollte einfach nicht. Er hat gemeint, ihm geht das gut und so. Ich habe wohl gemerkt, dass er Luftschwierigkeiten und, ne? Wenn ich morgens zur Arbeit bin, dann hat er noch geschlafen. Er war Frührentner. Und wenn ich abends wiederkomme, dann hat er fast wieder geschlafen. Also ich habe ihn kaum gesehen, ne? Insofern. Finde ich dennoch etwas seltsam, wenn man mit jemandem zusammenlebt, auch wenn man arbeitet, kriegt man eigentlich so einen sich sehr immer verschlechternden Zustand eigentlich mit. Ja, selbstverständlich habe ich den mitgekriegt, aber ich konnte ihn ja nicht zwingen. Wie war denn eure Ehe überhaupt? Ach, an und für sich gut. Kann man nicht sagen. Er hat mich nie irgendwie, hat mich nie in die Eier geschlagen oder wie oder was. Also wie manche Alkoholiker das machen oder wie oder was. Nicht im Leben, ne? Das hat er nie gemacht. Trauerst du jetzt sehr um ihn? Ich vermisse ihn unendlich, ne? Ich vermisse ihn unendlich. Also ich sitze jetzt hier alleine in meiner Dreizimmerwohnung. Ich warte darauf, dass ich nachher wieder aufstehen kann, dass ich um 8 wieder auf meine Arbeit kann. Auf jeden Fall, beide Bereiche, die wir jetzt angesprochen haben, würdest du sagen, ich würde das wieder so tun? Ich würde es wieder tun, aber ich habe jetzt Angst vor der Verwandtschaft, dass die mir Vorwürfe machen. Dann halte dich jetzt erstmal gerade auch in der Zeit der Trauer an deine Leute, die zu dir stehen und die zu dir halten. Das sind meine Kinder. Ja, das ist sehr wichtig jetzt. Damit tue ich auch noch. Man kann jetzt kann man schlau reden, vielleicht im Nachhinein, man kann auch nichts verändern mehr. Natürlich nicht. Aber das ist trotzdem, ich bin trotzdem alleine. Trotzdem die Kinder und also trotzdem insofern alleine. Ne? Liebe Karin, Ich spreche dir mein Beileid aus. Danke. Und hoffe, dass es nicht sehr heftige Vorwürfe gibt von Seiten der Verwandtschaft und halte dich an deine Kinder. Das hoffe ich auch. Und die halten zu mir, das weiß ich. Von Herzen, alles Gute. Ich bedanke mich. Tschüss, Karin. Tschüss. Sebastian, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Jo, hallo Jürgen. Jo. Ich würde es wieder tun, sagst auch du. Ja, sag ich auch, ja. Was denn? Um was geht's? Ja, folgendes. Also, ich habe ungefähr vor 3 Wochen hier noch bei der Sendung angerufen, bin aber nicht durchgekommen. Und das hat, deswegen hast du gedacht, heute, ich würde es wieder tun. Dann ruf ihn nochmal an. Nein. Okay, wenn es so siehst, habe ich es wieder getan. Ja. Nein, also ich will unbedingt Moderator werden. Sei es in der Diskothek, sei es Radio. Oder auf jeden Fall Moderator, das ist also mein Lebenstraum, ne? Moderatoren in Diskotheken finde ich immer sehr nervig. Auch, also in Diskotheken sowohl auch. Ich will alles machen, aber Hauptsache irgendwie unter Leuten, also wo ich Leute anheizen kann, weil das ist gut. Also ich bringe Stimmung rüber, das ist halt, ne? Ja, da bin ich also nicht durch den Sinn gekommen. Da dachte mir dein Vorredner hier, so dein Regieassistent, was auch immer das ist. Meinte denn, hast du den schon irgendwo beworben? Nein, habe ich nicht gemacht. Daraufhin habe ich am nächsten Tag gleich angerufen in mehreren Diskotheken und bin dann auch bei einer Diskothek, also muss ich mich vorstellen, also so eine Diskothekenreihe. Dann daraufhin, die meinten also, gut, dann treffen wir uns mal. Also ich habe mich mit dem stellvertretenden Chef oder Chef, ich weiß nicht mehr, was es war, habe ich mich getroffen. Der meinte, ist okay, du bist cool, du bringst Stimmung rüber, also was er so sehen konnte, ne? Wie kann man das bitte sehr sehen, dass du Stimmung rüberbringst? Nein, ich bin ja immer gut drauf. Also es gibt Zeiten, wo ich schlecht drauf bin. Also manche Leute hassen du glücklicher. Manche Leute hassen mich dafür, dass ich bin also früher zur Schule gegangen und ich war also morgens um 8 Uhr schon gut drauf. Ein guter Moderator muss auf den Punkt erzählen können. Was würdest du wieder tun? Was würde ich wieder tun? Nein, also pass auf, das ist ja eine längere Geschichte. Und dann, meinte er so, gut, ich nehme dich. Das Problem aber, das war also um die 55 Kilometer weiter weg, ne? Und ich habe damals mit meinem Vater gewohnt und dann habe ich also dann von heute auf morgen eine Wohnung da in der Nähe gesucht, wo ich also arbeiten musste und von heute auf morgen ausgezogen. Ne? Das ist natürlich auch drastisch, ne? Das war drastisch, mein Vater auch. Mein Vater hat auch jetzt vornherein gesagt, das wird sowieso nicht, das findet sich halt ab, ne? Ja, ich habe mit meiner Freundin Schluss gemacht, mit der war ich 2 Jahre zusammen, die war 30 Jahre alt, die hatte 2 Kinder, die haben mich also geliebt, ich habe die Kinder geliebt, das war also die Liebe meines Lebens, die Freundin. Wie, du hast wegen dieses Jobs? Wegen dieses Jobs, weil ich dachte, das ist das große Ding. Ich dachte also, hast du Schluss gemacht mit der Freundin? Warum? Warum muss man mit der Freundin Schluss machen, wenn man seinen Traumjob vielleicht kriegt? Weil ich, der meinte also, das wäre jeden Tag, das ist also wie gesagt so eine Diskothekenreihe, ich müsste also jeden Tag in einer anderen Diskothek spielen, also auch keine richtige Diskothek, wie man es also kennt, sondern eher so eine Stimmungskneipe, ne? Und dann müsste ich also jeden Tag woanders sein. Ne? Warum musstest du dann umziehen dahin? Weil es ja wie gesagt 55 Kilometer weg ist und jeden Tag 55 Kilometer. Ja, aber ich meine, es ist so jeden Tag woanders. Wieso musstest du dann da wohnen? Ja, natürlich, klar, aber diese Diskotheken sind also nah beieinander. Ach so, so eine Kette halt, ne? Okay, also zu Hause ausgezogen, Freundin verlassen? Freundin verlassen, ja, ganz genau. So, und dann meinte also ungefähr 2 bis 3 Tage hat der Chef von mir angerufen und meinte dann so, tut mir leid, Sebastian, wir haben den besten Qualifizierten gefunden, da das dein erster Job ist. Tut uns leid. Da saß ich natürlich erstmal da. Scheiße, Arbeit aufgegeben, ich war also Bäcker vom Beruf, ne? Arbeit aufgegeben, Freundin verlassen, meinen Vater total verschissen bei ihm. Ja, ich bei Vater angerufen, kann ich wieder bei dir wohnen? Ist nicht, meinte der. Ich hab dir von vornherein gesagt, das wird nichts und ja, scheiße, ich kann ihn verstehen, auf jeden Fall. Wann war das genau? Das war ungefähr vor 3 Wochen ungefähr. Ach so, frisch noch. Ja, also klar, das ist also wie. Wo wohnst du jetzt im Moment? Wo bitte? Wo wohnst du im Moment? In meiner Wohnung, also ich hab jetzt eine eigene Wohnung. Also in der Wohnung, in die du da hingezogen bist. Ganz genau. Da, wo du eigentlich arbeiten solltest. Ja, ganz genau. Ja. Weißt du, was mir überhaupt nicht in den Kopf geht, Sebastian? Ja. Wie man so dumm sein kann wie du. Ja, natürlich, ich weiß. Das verstehe ich nicht. Naiv ohne Ende, ich bin naiv. Total naiv. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Nee, und der Spaß hört wirklich da auf, wenn du deine Freundin, mit der du 2 Jahre zusammen warst, und du, wenn du dann noch sagst, du warst mit der gut zusammen, wie kann man denn nur wegen eines blöden Jobs... Nein, pass auf. Ich sehe das hier als Job moderieren. Ich würde es auch wieder tun. Das ist also, ich würde es immer wieder tun. Sag es nicht. Das ist ja noch viel schlimmer, wenn du das jetzt sagst. Du. Ich würde es wieder tun. Junge. Ehrlich, ja, es tut mir leid. Das mag hart sein, aber. Wenn das deine Freundin hört, das ist ja der Superschlag Ich habe meine Freundin angerufen und habe gesagt, das ist nichts geworden. Können wir nicht wieder was versuchen? Ich habe gesagt, hast du eine neue Tasse im Schrank? Ja, aber richtig. Du machst dich ja immer kleiner jetzt vor mir. Du rufst dann sogar noch mal deine Freundin an und sagst, der Job ist nicht, hat nicht geklappt. Darf ich wieder zurückkommen? Was bist du denn für ein Hanselmensch? Aber hör mal. Also ich finde es ja klasse, wenn man von irgendwas träumt und sich auch richtig engagiert. Aber man kann doch nicht sein ganzes Leben dafür in den Dreck werfen. Ich würde mein Leben dafür opfern. Damit du in irgendeiner blöden Diskothek rumlaberst. Das ist doch albern, Sebastian. Weißt du, ich hatte es ja so gesehen. Guck mal, wenn ich da in der Diskothek arbeite, kann es sein, dass es irgendwo, dass mich irgendeiner entdeckt oder was? Dann komme ich. Das ist es ist ja naiv. Hollywood wird dich entdecken und dann wirst du ein Weltstar. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr. Ich kann da nicht zu. Das haben wir aber gar nicht weiter besprochen. Du hast auch noch deinen Job aufgegeben. Ja, ganz genau. Ja, meinen Job aufgegeben. Ja. Du bist also jetzt arbeitslos. Ich bin jetzt arbeitslos. Du willst auch. Also dir geschieht es richtig alles recht, finde ich. Meinst du? Ja, dir geschieht das recht. Das ist aber nicht nett. Ja, ich will auch nicht immer nett sein. Ich will aber ehrlich sein. Moment, vielleicht lernst du daraus ja. Nee, glaube ich nicht. Nein, ich würde. Gut, dann wünsche ich dir noch mehrere fulminante Niederlagen dieser Art. Vielleicht kapierst du es dann, dass man so im Leben sich nicht verhalten sollte. Auch nicht Menschen gegenüber. Das ist doch furchtbar. Ja, nein, das sind meine Freunde. Das tut mir natürlich auch leid. Ich liebe sie auch immer noch. Und ich würde. Ach, erzähl mir doch nicht. Erzähl mir nichts, dass du die liebst. Wenn du für einen Laberjob in der Diskothek deine Freundin wirklich in den Wind schießt. Also. Pass auf, ich bin naiv ohne Ende. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich wieder mit meiner Freundin Schluss machen würde. Ich habe diese Frau geliebt, das war meine große Liebe. Ich wollte mich wegen der schon vor einem Jahr umbringen, weil die. Ja, das ist natürlich auch jetzt noch. Ja. Theatralisch ist er auch neu, er wollte sie umbringen. Ich bin naiv, sentimental alles. Ich bin also. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich es wieder mit meiner Freundin machen würde, aber ich würde auf jeden Fall einiges in Kauf nehmen, um vielleicht nicht in der Diskothek. Dagegen ist ja nur gar nichts einzuwenden, dass du einiges in Kauf nimmst, sodass du auch was investierst. Verstehe mich da nicht falsch, ich bin nicht derjenige, der jetzt die Beamtenlaufbahn predigt hier. Aber man muss das doch ein bisschen, das muss ja in Relation zueinander alles stehen. Ja, natürlich, im Prinzip schon, ja, aber. So, dann bewirb dich mal schön fleißig weiter, als Moderator irgendwo. Ja, wo? Ich meine, wie gesagt, also mein großer Traum wäre irgendwie im Radio oder was auch immer. Ist klar, am liebsten Fernsehen sofort, ne? Nein, ich bin so naiv, bin ich auch nicht, ne? Ja. Irgendwo ist ich muss ja doch sehr lachen über dich. Obwohl es gar nicht zum Lachen ist. Es ist abgrundtief traurig, ja. Das ist echt traurig, das weiß ich auch selber. Ja. Ja. Das weiß ich echt selber. Also, er würde all die Scheiße normal machen. Vielleicht auf meine Freundin, ich weiß es nicht. Sebastian. Mann. Ja. Warum? Wie warum? Oder hast du da gesagt, warum? Oder? Nee, ich sag Mann, habe ich gesagt. Ach so. Gut, vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Mach's gut. So. Tschüss. So. 1.33 Uhr und 50 Sekündchen. Jetzt machen wir Pause. Und eine Sekunde, hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit Domian, der WDR-Telefon-Talkshow. Und heute Nacht heißt unser Thema, ich würde es wieder tun. Gibt es in eurem Leben etwas ganz Besonderes, positiv wie negativ, von dem ihr sagt, ganz klar sagt, ich würde es wieder tun. Wenn es auch noch so bescheuert war oder wenn es auch noch so umstritten war. Etwas Bescheuertes haben wir gerade schon gehört. Vielleicht sowas in der Richtung oder auch etwas ganz anderes. Telefonnummer 0800 5678 111. Sascha, 20 Jahre. Hi. Hi. Ja, Sascha. Ich bin der Herr Schumacher. Du bist Ralf Schumacher? Ja. Ja, und ich bin Helmut Kohl. Ja. Somit ist dieses Gespräch beendet, oder? Nein. Ich möchte nur ein Thema damit geben. Was willst du mir? Ja, ich bin der Sascha Schumacher, auch. Du bist auch Sascha Schumacher? Ja. Aber wir wollen uns jetzt über ein bestimmtes Thema unterhalten, oder möchtest du einfach nur mit mir irgendwie hier... Nein. ...da reden? Ja, ich möchte nur mit dem Thema unterhalten, wie das irgendwie klären sollte, weil wie ich bin mit meiner Frau, ich habe jetzt ein Kind und die gibt ihr immer die Puller und ich hau die immer. Wie können wir das klären? Du redest wirr, ich verstehe es nicht alles richtig. Unser Thema heißt ja, ich würde es wieder tun. Ja, ich würde es wieder tun. Du würdest wieder deine Freundin schlagen, oder was? Ja, weil wenn ich morgens aufstehe, gibt die die Puller. Die gibt dir die Puller? Was, die, also das, das Fläschchen, oder was? Bitte? Mit wem spreche ich da? Mit Sascha Schumacher. Ja, Sascha Schumacher. Also morgens, wenn du aufstehst, gibt deine Freundin dem Kind die Flasche. Ja, klar. Ja. Aber nach 10 Minuten, ich fange wieder an, zu, mein Kind an zu weinen. Das Kind ist wie alt? Dann gibt die wieder, gibt das die Fläschchen. Ja, aber wie, ich fragte, gestatte mir eine Zwischenfrage. Wie alt ist das Kind? 2 Jahre alt. 2 Jahre. Dann kriegt das noch ein Fläschchen? Kriegen 2-jährige Kinder Fläschchen? Weiß ich gar nicht. Naja, egal. Bei mir. Bei euch ja. Gut, ja. Und dann fängt es wieder an zu schreien, das Kind. Ja. Ja, und dann? Ja, und dann hört meine Freundin nicht auf, meine Frau nicht auf, hört nicht auf. Mhm. Und dann geht die immer weiter und weiter und weiter. Und dann muss ich immer wieder schlagen. Du schlägst dann immer wieder deine Freundin? Ja, klar. Weil das Kind schreit? Ja, klar. Weil wenn die 2-mal am Tag das Fläschchen kriegt, ja, dann reicht das doch, oder? Abends geht die jetzt auch wieder. Morgens, mittags, abends. Aber die gibt das jeden Tag. Wie schlägst du denn deine Freundin? Nur mit der flachen Hand. Wohin denn? Im Gesicht. Ich bin mir ja gar nicht sicher, ob du mir die Wahrheit erzählst. Wenn du mir die Wahrheit erzählst, hast du absolut den Riss in der Birne. Wenn du mir ich habe keinen Riss in der Birne, das stimmt. Ja, ja, ja. Wenn du, du schlägst deine Freundin fast jeden Morgen. Nein, nicht jeden Morgen. Ich, dieser gibt morgens, gibt dir das Fläschchen. Nachmittags gibt dir das Fläschchen und abends gibt dir das Fläschchen. Ich da, warum? Aber die gibt nicht jeden Abend das Fläschchen. Die gibt jeden 10 Minuten das Fläschchen. Ich verstehe es immer nicht richtig, aber ich verstehe, dass du deine Freundin schlägst und das, ist, das reicht mir schon mal aus. Wie oft schlägst du deine Freundin? Klar, im Klartext jetzt. Morgens, nachmittags, weil die mich hört. Weil das ist ja mein Kind, ne? Da kann ich auch was drüber sagen, oder? Wie reagiert denn deine Freundin darauf oder deine Frau? Ja, weil ich habe schon hier meine Schrank, die Scheibe eingeschlagen, alles habe ich eingeschlagen. Ja, weil das geht ja nicht irgendwie durch die Gegend, ey. Weil die braucht nur 3 morgens, mittags, abends, aber nicht immer, jeden Tag. Ja, da rufe ich aus. Nochmal, wie reagiert denn deine Freundin, deine Frau darauf? Die reagiert nicht darauf. Die wird immer das Fläschchen geben, Fläschchen geben, Fläschchen geben. Ja, was sagt, wehrt die sich? Oder was sagt die? Oder beschimpft die dich? Die oder? Wehrt sich immer, die wehrt sich immer. Dann kriegt die immer von mir eine Ohrfeige. Und die lässt sich lässt sie sich das gefallen? Ja klar, weil ich will halt nicht, dass die jeden Tag das Fläschchen kriegt. Morgens, mittags, abends soll die das kriegen. Stimmt ja auch. Ja. Also, ich bin jetzt ein bisschen wirklich sehr irritiert von dir. Wenn das alles so stimmt, was du mir erzählt hast, ist das eine Katastrophe, was du mir da erzählst. Also du schlägst permanent deine Freundin, deine Frau. Nicht permanent. Ja gut, also du schlägst sie aber ständig. Ich schlag dich nicht ständig, aber hören Sie mal zu. Ich schlag sie nur, die gibt morgens, wenn die weint, Fläschchen. Ja, das mag ja sein, dass da irgendein Problem ist, dass sie nicht mit dem Kind richtig umgeht, aber darum geht es jetzt überhaupt gar nicht. Erst ja, aber trotzdem, jeden Tag gibt die Fläschchen, mindestens 6-mal am Tag. Das kriege ich einen Ausrasten. Also ich finde, ich habe den Eindruck, immer vorausgesetzt, dass alles stimmt, was du mir erzählst, dass da in eurer Familie hinten, das stimmt, hinten und Scheiß. Ja, okay, dass da hinten und vorne alles etwas nicht in Ordnung ist. Hm? Deswegen bitte ich dich jetzt gleich mal deinen Telefonhörer aufzulegen und dann rufen wir dich nochmal an. Sprich, meine Psychologin ruft dich an. Ja, können wir machen. Und dann wird das mal alles ein bisschen auseinandergefusselt, was da los ist. Können wir machen. Okay? Können wir machen. Mann. Claudia, 39 Jahre alt. Hallo. Domian? Claudia, guten Morgen. Hi, Jürgen. Domian, eigentlich wollte ich ja Jürgen sagen. Du darfst doch gar nicht... Ich kann direkt mit dem Nachnamen an. Du darfst auch gar nicht Jürgen. Ich sage ja auch Claudia zu dir. Was? Ich sage ja auch Claudia zu dir, also darfst du auch Jürgen zu mir sagen. Genau, ne? Ja. So gehört das, wenn schon der Entspann. So, was würde Claudia denn wieder tun? Ich weiß gar nicht, wie ich das so sagen soll, weil ich komme da selber mit der Situation an. Nicht klar. Harten Sex. Da muss ich ja wieder ein bisschen lachen, ne? Ja, das hört sich bestimmt auch aus meinem Mund total albern an. Es hört sich ein wenig süß-kokett an, sagen wir es so. Nein, das hört sich, weil ich normalerweise immer der Typ war für Kuschelmuschel-Sex. Du bist so eine Blümchentante wahrscheinlich, ne? Ja, so ungefähr. War es auch schön, ne? So eine bist du. So ja. Ungefähr. Ja, alles mit ganz viel Zärtlichkeit und tralala. Jetzt hast du irgendwann Blut geleckt, wie man das so sagt. Und und harten Sex genossen. Richtig. Wann denn? Vor 14 Tagen. Vor 14 Tagen zum ersten Mal in deinem 39-jährigen Leben. Genau. Mit wem, bitteschön? Ja, dann bin ich nachts mal auf Tour gewesen und dann in einer guten Morgenkneipe. Und dann hatte ich dann einen Typ gesehen und das war es. Da gab es Zungen. Wie man sagt, es hat Zungen gemacht. Das ist ja ein uraltes Ding, dieses Lied. Ja, das ist ein absolut uraltes Ding, wo man im Prinzip gar nicht mehr nach zu träumen wagt. Jetzt, pass auf, jetzt frage ich dich erstmal, bist du alleine? Also bist du Single? Nein, ich bin seit 15 Jahren verheiratet. Ach so. Und ja, wo fand dann dieser knallharte Sex statt? Bei mir natürlich. Und wo war dein Mann? Arbeitet. Der war arbeiten. So, was war denn jetzt so knallhart an dem Sex? Was hat denn dieser Lover mit dir angestellt? Ja, irgendwie ganz anders. Da kann ich mir nichts drunter vorstellen. Der ist mehr oder weniger über mich hergefallen. Obwohl an dem ersten Tag, Tag kann man ja sagen, es war ja schon frühmorgens, mittags, man war ja selber ein bisschen geschafft nach so einer langen Nacht. Ist ja nicht allzu viel gelaufen, aber diese Ader auf einmal, die war da. Ne? Achso, es ist gar nicht so viel passiert. Du bist nur innerlich vollkommen entbrannt. Nein, das war das erste. Das war der erste Tag. Achso. Und dann mussten wir uns am nächsten Tag ja unbedingt wiedersehen. Und dann ging es zur Sache? Dann ging es zur Sache. Erklär mir doch noch ein bisschen, was da Sache dann war. Ja, alles total anders. Wie hart hat er dich denn drangenommen? Was? Wie hart hat er dich denn drangenommen? Das fing schon an mit Haare reißen, ach so. Brüste quetschen, Rücken kratzen. Aha, also so ein bisschen SM-mäßig auch. Nee, aber in einer Beziehung auch nicht. Das war also mit SM habe ich absolut nichts am Hut. Ich habe genug Bekannte, die sind nach dem Motto Prügelpeitsch. Das ist ja überhaupt nicht mein Ding. Auf jeden Fall, er hat dich brennend begehrt, was du offensichtlich vermisst in deiner Ehe. Genau, und das dann auf die harte Tour. Und das hat mir so wahnsinnig gut gefallen. Und Claudia hat seit langer Zeit mal wieder so einen richtigen reißenden Orgasmus gehabt. Stimmt das? Oder was rede ich? Einen? Wie viel? Wie viel? Hm? Wie viel Orgasmen? Meinst du nicht, jetzt wird es ein bisschen zu viel? Ach, hier kann man so sein bei uns. Ach so, ja. Ne? Wir sind ja ganz offen. Also auf jeden Fall reichlich, dass ich mich selber nicht mehr wiedererkannt habe. Wir sind ja eine eingeschworene Gemeinde hier nachts und wir können ganz offen miteinander reden. Nee, auf jeden Fall habe ich dem ja immer noch gesagt, weil das kann nicht ich sein. Das bin ich nicht, das kann überhaupt nicht sein. Wohnst du in einem Mietshaus? Ja. Ich ahne schon, dass du das ganze Mietshaus zusammengeschrien hast. Voll Lust. Nee, die Wände sind relativ stabil. So, Claudia, jetzt hast du knallharten Sex erlebt. Bist aber auch verheiratet, das heißt, du bist deinem Mann fremdgegangen? Das ist alles relativ. Ne? Wieso? Dieser gewisse Mann, der lebt auch in einer festen Beziehung und da haben wir auch direkt klare Verhältnisse geschafft. Na gut, aber dennoch bist du deinem Mann fremd? Ich meine, gut, das ist immer so an, wenn man sagt, ich sage immer, ohne Liebe kann man nicht. F.. Mhm. Nein, aber du bist ja jetzt deinem Mann schon fremdgegangen, ne? Ja gut, aber der will ja sowieso nichts mehr von mir haben. Schlaft ihr gar nicht mehr miteinander? Nee. Seit wann nicht mehr? Ach so, also seit über einem Monat schon gar nicht. Und das war irgendwann mal ein Krampf, weil es Geburtstag war. Naja, über einen Monat ist ja noch nicht so lange. Wenn du jetzt gesagt hast, seit 5 Jahren schlafen. Nee, wir haben auch Trockenphasen so vom halben Jahr oder so. Mhm. Warum bist du mit ihm noch zusammen? Warum bist du mit ihm zusammen noch? Weil ich ihn im Prinzip liebe. Mhm. Aber das ist was anderes. Mhm. Hast du ihm das erzählt, dass du fremdgegangen bist? Oh Gott. Nein. Soll das denn jetzt, also du sagst jetzt, ich würde es wieder tun. Wirst du es auch wieder tun? Ist da irgendwas? Ja, das würde ich tun. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine einfache Phobie ist oder weil man eben was Neues entdeckt hat und vielleicht auch denkt, jetzt machst du es noch 2-3 Mal und dann sagst du doch, ist wieder scheiße. Dann willst du doch wieder Kuschelmuschel-Sex haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so eine komplett neue Erfahrung für mich. Du bist ganz aus dem Häuschen, ne? Die ich überhaupt nicht umsetzen kann, weil ich mich so nicht kenne. Mhm, Also du hast dich nicht wiedererkannt. Genau. Währenddessen. Was ist mit dir los? Ne? Mhm. Ich brauchte nur an diesen Typen zu denken. Und schon ging's los. Und schon ging es los. Schlag mich, beiß mich. Und, also nicht schlag mich, es ist übertrieben. Also, ich will jetzt nicht... Das packt mich so richtig hart an. Und kommt es noch besser. Also, ich würde es wieder tun, sagt Claudia, nämlich den knallharten Sex mit meiner Nachtbekanntschaft. Ja, würde ich jederzeit wieder tun. Ich danke für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Habt ihr jetzt, ach, jetzt ist schon wieder Sendeschluss. Gleich ist gleich schon wieder Schluss, aber ich habe noch ein paar Leute in der Leitung hier. Tschüss, Claudia. Gut. Tschüss. Die 39-jährigen Frauen, die sind drauf. Jetzt habe ich einen 49-jährigen Mann und der heißt Fred. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, Fred, guten Morgen. Was wolltest du denn wieder tun? Zu deinem Thema wollte ich was sagen. Ja. Wieder tun, heißt das ja wohl heute. Ich würde es wieder tun, ja. Ja, ich würde es wieder tun. Und zwar, ich war mal Fluchthelfer. Ah ja. Das heißt, heute ist ja auch Stichtag. Mhm. Naja, wir haben ja jetzt schon nach 9. November ist ja die Mauer gefallen. Mhm. Also Fluchthelfer von DDR zu BRD. Richtig, das ist korrekt. Du hast also, damals gelebt in der DDR oder in der BRD? Nein, ich bin Bundesbürger und habe nach meiner Lehrzeit, bin ich dann nach West-Berlin gefahren, habe dort gearbeitet als Bau- und Möbeltischler und hatte dann auch Kontakt zu einer Organisation bekommen, die nun erstmal Kuriere suchten von West nach Ost. Und auch spätere, noch weitere Kontaktaufnahmen, das heißt Leute eben rausschleusten. Die Gruppe möchte ich an und für sich hier nicht nennen. Musst du ja auch nicht. Uns interessiert nur sehr, wie du dann Menschen herausgeschleust hast. Ja, da gab es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Einmal mit dem LKW so als solches, weil ich im Nachhinein dann auch als Kraftfahrer gearbeitet habe. Wo habt ihr die Leute aufgegabelt? Das war überwiegend auf der Transitstrecke. Das hat man ja immer gehört damals, auch gemunkelt. Ich dachte, das hat man auch damals immer gehört und gemunkelt, dass da doch sehr viel passiert. Ja. Und wo habt ihr die Leute dann in den LKWs versteckt? In den LKWs auf Ladeflächen und so weiter, die auch teilweise verblombt wurden. Da gab es dann natürlich auch Tricks, um diese Sachen zu umgehen. Aber ich erinnere mich an diese ätzenden Grenzkontrollen, auch wenn man nach West-Berlin fuhr, dass die DDR-Grenzer ja die Autos auseinandergenommen haben manchmal. Ja, das war aber überwiegend Innerreise. Wer nun in der DDR einreiste, aber nicht auf der Transitstrecke als solches dann. Wir waren ja nur dann Durchreisende. Zum Schluss ging es dann auch darüber hinaus, dass ich dann mit dem PKW Leute rausgeholt habe. Also ihr habt euch dann mit den Leuten vermutlich an irgendwelchen Rastplätzen verabredet? Von Raststätten neben der Transitstrecke und so weiter. Man musste dann abfahren. Es war ja immer eine Zeitspanne dazwischen, wenn man jetzt reingefahren ist von bis und so weiter. Da hatte man schon eine Möglichkeit dann. Und wenn es ein bisschen eng wurde, dann hat man auch riskiert, ein bisschen schneller zu fahren. Nun weiß ich aber auch, dass damals die Rastplätze von Polizei oder von irgendwelchen Sicherheitsleuten auch bewacht wurden. Ja, original. Da, wo man normalerweise als BRD-Bürger und Durchreisender anfahren durfte, die durfte man natürlich nur nicht nehmen. Das war einfach zu gefährlich. Man hat dann versucht, Parkplätze anzufahren oder mitten auf der Transitstrecke angehalten. Da wurden dann zum Beispiel eine Panne vorgetäuscht. Man stellte sich am Straßenrand und tat so, als wenn man pinkeln müsste und schrie dann zum Beispiel Scheiß Kaffee, das war dann so ein Zeichen. Und die Leute kamen dann rein, beziehungsweise raus aus ihrem Versteck. Es wurde überwiegend im Dunkeln gemacht. Tja, und dann einsteigen lassen, beziehungsweise Kofferraum. Der Kofferraum war mit Alufolie und so weiter ausgeschlagen, mit Styroporplatten. Beleuchtung rein, wenn eine rote Lampe an war, bedeutete dann Gefahr. Das hatte man dann während der Fahrt versucht, den Leuten zu erklären. Vorher hatte man ja keinen Kontakt dazu. Das waren ja immer Mittelsmänner, die vorher schon diese ganzen Sachen organisierten. Und wir kamen nur über Telefonanruf dann Bescheid da und da um die und die Uhrzeit. Wie viele Menschen hast du denn rausgeschleust? Ich möchte sagen, 7 Stück waren es. Ja, und bei der letzten Tour... Ist es immer gut gegangen? Das ist immer gut gegangen, ja. Hast du denn da Kohle richtig für bekommen? Nein. Also die Gefahr... hätte einen niemanden bezahlen können. Mhm. Also du hast es einfach aus Menschenfreundlichkeit getan? Nein, das nur auch wieder nicht. Die richtig Geld verdient haben, das waren die Hauptdrahtzieher, möchte ich mal sagen. Mhm. Warum hast du es gemacht? Warum ich es gemacht habe? Weil ich nie eingesehen habe, dass jemand ein Recht sich herausnimmt, ein ganzes Volk einzusperren, gegen seinen Willen. Mhm. Das ist eine ehrenwerte Einstellung. Also doch, aus Menschenfreundlichkeit hast du es dann doch getan. Nein, nicht nur aus Menschenfreundlichkeit, aus Überzeugung, einfach zu sagen, auch aus politischer, das kann nicht sein. Aus politischer Überzeugung auch. Aus politischer Überzeugung. Mhm. Ich bin ja dann auch am 3.9.1988 abends um 23 Uhr verhaftet worden. Von DDR? Von DDR-Grenzsoldaten, die gezielt auf mein Fahrzeug zukamen. Mhm. Also ich bin... Wo genau war das? Das ist Dreilinden gewesen. Ja. Übergang ja, Dreilinden. Ja. Ich hatte auch Leute im Fahrzeug drin. Mhm. Das ist eine Frau gewesen mit ihrer Tochter. Und was ist mit den Leuten dann passiert? Das kann ich leider nicht sagen. Also ich habe die einmal nachher nochmal wieder getroffen auf einer Gerichtsverhandlung und dann an und für sich nie wieder, was ich so ein bisschen bedauere. Mhm. Ich habe immer versucht, hier irgendwie Kontakt aufzunehmen, aber die Behörden schweigen sich da aus. Also ist es dann doch nicht immer gut gegangen? In dem Fall nicht. Nein. Das achte Mal dann praktisch verhaftet worden. Ach, 7 Mal gut gegangen und 8 Mal verhaftet worden. Ja. Was, nun war es 88, Gott sei Dank, 88 schon. Hast du denn im Knast in der DDR gesessen? Ja, ja. Wie lange? Ich bin am 23.12.89 um 21 Uhr über die Oberbahnbrücke von der Stasi damals noch bis dahin gebracht worden und konnte dann nach West-Berlin gehen. Wie ist es dir in dieser Zeit? Das war ein knappes Jahr, ne? 16 Monate. 16 Monate, ein gutes Jahr, in dem Knast ergangen. Was hat man mit dir gemacht? Tja, was hat man mit mir gemacht? Ich bin ganz ehrlich. Nach 3 Tagen und 3 Nächten ununterbrochenen Verhör hätte ich, um Ruhe zu bekommen, mein eigenes Todesurteil unterschrieben. Und da bin ich ganz ehrlich. Mhm. Also dieser psychische Terror, den die Leute da drauf hatten, also das war nicht jedermanns Sache. Ich habe viele Leute erlebt, die abgedreht sind. Ich bin ja zuerst gleich nach der Verhaftung nach Potsdam hingebracht worden und dort nach 24 Stunden sagte man mir, mein meistgebrauchtes Wort wäre, weiß ich nicht. Ich sage, weiß ich nicht. Da sagte man mir dann auch, wir bekommen schon raus, was wir wissen wollten. Haben die das rausgekriegt, was sie wissen wollten? Nicht alles. Nicht alles. Mh. Nicht alles. Wenn die alles gewusst hätten, sage ich jetzt einfach mal so, die hätten mich mit Sicherheit standrechtlich erschossen. Mhm. Wie waren die Haftbedingungen? Ja, die Haftbedingungen. Ich bin ja erst dann von Potsdam nach Hohenschönhausen gekommen, in den Hochsicherheitstrakt. Mhm. Die kleinste Zelle war, wo ich drin war, wenn ich meine Arme auseinander machte und eine Faust, dann war ich von einer Wand zur anderen. Mhm. Da stand ein Bett drin, da war eine Toilette drin, ein kleiner Tisch drin, Essen stand auf dem Tisch, sitzen musste man auf der Toilette. Glasbausteine waren drin, 4 breit, 7 hoch, 1 Glasbaustein konnte man umkippen. Man konnte aber nicht nach draußen sehen, weil dann Bretterverschlag vor war. Bist du misshandelt oder gar gefoltert worden? Nein. Seelisch ja, aber körperlich möchte ich sagen, nein. Fred, als du da im Knast gesessen hast, da konntest du die politischen Entwicklungen noch nicht vorhersehen, die dich dann Gott sei Dank gerettet haben. Ging da so etwas in dir vor, dass du dachtest, mein Gott, war es das jetzt wert, dass ich vielleicht mein ganzes Leben, meine ganze Zukunft jetzt aufs Spiel gesetzt habe und ruiniert habe vielleicht? Ich möchte sagen, ja, es ist immer wert, da eine Sache aus Überzeugung zu tun. Und noch zumal, wir wussten ja alle, jeder wusste, aber alle haben sie geredet, jeder hat über die Situation in der DDR geschimpft. Mhm. Niemand hat was unternommen, oder sagen wir mal, sehr wenige haben was unternommen, um irgendwas zu bewirken. Also ja? Sehr, sehr, sehr respektabel, muss ich sagen. Ich ziehe meinen Hut, den ich nicht aufhabe, ziehe ich vor dir, wirklich vor dir. Domian, das ist aber so, ich würde es immer wieder machen. Ich werde es immer wieder machen. Ich habe natürlich seit der Zeit sehr schlimme Erfahrungen machen müssen und sehr große Nachteile dadurch, heute noch immer. Ich stecke sie aber weg, weil ich überzeugt bin, ich habe richtig gehandelt. Mhm. Also ganz, ganz klar bei dir auch, ich würde es wieder tun. Ich würde es wieder tun. Eine Frage zum Schluss noch. Hast du mit diesen 7 Menschen, wo es geklappt hat, hast du da irgendwie später nochmal Kontakt gehabt? Nein. Haben die dir gedankt? Nein. Nein. Das nein, ist aber schade. Nein. Oder nein, ich habe auch einfach nicht keinen Dank verlangt. Mhm. Ich habe das als Selbstverständlichkeit angesehen, dass ich helfen wollte, weil ich mit dieser Situation, die da gewesen ist, könnte ich mich nie anfreunden. Ich sage mir ganz einfach, ein guter Kommunist ist nur ein toter Kommunist. Ja. Einmal Kommunist, immer Kommunist. So krass wollen wir es nicht sehen, aber wir wollen alle froh sein, dass dieses Regime weg ist und dass die Mauer weg ist. Das ist korrekt, ja, aber wenn man daran denkt, in dieser Haftzeit, was man da erlebt hat dann, bin ich ja noch in Strafhaft gekommen nach Rommelsburg hin und man konnte teilweise aus dem Fenster nach West-Berlin rübersehen. Also es war schlimm, als ich dort eingeliefert wurde und bekam dann ausgediente Russenuniformen an, links und rechts an Armen und Beinen und auf dem Rücken waren 5 cm gelbe Streifen eingenäht. Da waren die Hunde drauf abgerichtet. Die waren nicht auf die Person drauf abgerichtet, sondern auf diese gelben Streifen. Und wir mussten dann auch da arbeiten. Wir wurden, tja, wie die Revolte dann auch losging, wurden wir mit Baseballschläger bedroht, weil wir gesagt haben, wir machen das nicht. Ich war in so einer Abteilung, musste Schaltrelais zusammenbauen. Und wo wir konnten, wir waren ja mehrere politische Häftlinge, für die DDR waren wir ja Kriminelle. Ich wurde ja auch angeklagt nach Paragraph 105, kriminellen, verbrecherischen, organisierten. Zu was bist du eigentlich damals verurteilt worden? Ja, in der ersten Instanz 6 Jahre und 6 Monate. Es hat mir nichts ausgemacht, aber als die Staatsanwältin zu mir sagt, und die Worte werde ich in meinem ganzen Leben nie vergessen, der Angeklagte kommt aus dem kapitalistischen Ausland und ist somit Ausländer, und wir wissen ja, wie es in der BRD vor sich geht. Da musste ich schlucken, da haben mir die Tränen in den Augen gestanden. Alles andere, das war mir vollkommen egal, weil ich immer überzeugt war, ich habe richtig gehandelt. Jetzt, aber das hat wehgetan. Das glaube ich. Jetzt sag mir bitte mal, was in deinem Herzen vorgegangen ist, als dann die Mauer gefallen ist, als dieses Regime zusammengebrochen ist. Dass es zusammengebrochen ist, das haben wir ja vorher schon, oder zusammenbrechen mehr würde, das haben wir ja vorher schon mitbekommen, weil wir ja auch demonstriert hatten, wir haben die Arbeit niedergelegt, obwohl das immer ein Risiko dabei war. Und als kleine Privilegien hatten wir immer noch gegenüber den DDR-Häftlingen, das muss ich zugeben, aber trotzdem hatten wir auch nicht zu lachen. Als du aber dann richtig, als du gemerkt hast, es geht wirklich den Bach runter mit diesem Staat, was hast du da gefühlt? Ja, das kann man sogar gar nicht so in dem Moment einschätzen. Zuerst hatte ich unendliche Wut in mir. Ich habe nur immer gedacht, wenn ich rauskomme, ich mache es wieder, aber diesmal anders. Diesmal werde ich es anders machen. Und wer mich da aufhalten will, dem walze ich nieder. Diese Gedanken hatte ich. Und die Gedanken hatte ich, ja, Domian, das kann man so gar nicht so in Worte so fassen. Das wäre ich glaube eine es, ich glaube Sendung es. Für sich. Aber wir sind froh, dass es das Regime nicht mehr gibt. Da sind wir uns einig jetzt. Ja, das ist korrekt, aber ich wäre schon früher freigekommen. Einerseits hat mir das noch ein paar Monate länger mehr Knast eingebracht als politischer Häftling, da mein Freikauf bevor... Lieber Fred, ich habe mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Das war sehr interessant. Jetzt ist die Sendung vorbei. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke dir nochmal. Tschüss, Fred. Und viel Glück. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben. Das war unsere Sendung mit dem Titel Ich würde es wieder tun. In der Technik Hans-Jürgen Wilde. Morgen sind wir auch da. Radio ist live, der Fernsehen. Ich glaube im Fernsehen ein klein bisschen später. Ich weiß es nicht ganz genau. Guckt mal in eure Zeitung. Ich wünsche eine schöne Nacht und sage bye bye bis morgen.